إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له Im Namen Allahs, Alabamas, vom Herzigen, alles so gebührt Allah. Ihn loben wir, ihn bitten wir um Hilfe, ihn bitten wir um Vergebung. Derjenige, der von Allah recht geleitet wird, der ist recht geleitet. Und derjenige, der von Allah fehlgeleitet wird, der ist fehlgeleitet. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Heute werden wir, inshallah, liebe Geschwister, den sechsten Hadith, der Nawawi-Hadith, durchschauen. Wir hatten beim letzten Mal den vierten gemacht. Heute machen wir den sechsten, für diejenigen, die vielleicht gedacht haben, dass wir den fünften machen. Weil den fünften habe ich schon einmal vorgetragen und den kann man sich anhören. Also der fünfte, den haben wir schon gemacht. Der fünfte Hadith war derjenige von Aisha radiallahu ta'ala anha, in der sie sagte, der Hadith war man ahtatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahu rad. Das heißt, wer in unserer Angelegenheit etwas Neues einführt, so wird diese verworfen. Dieser Hadith bei Bukhari und bei Muslim, den haben wir schon behandelt, deswegen gehen wir heute über zu einem weiteren Hadith von An-Nu'man ibn Bashir radiallahu ta'ala anhu. An-Nu'man ibn Bashir radiallahu ta'ala anhu berichtet, dass der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wa sallam Folgendes gesagt hat. Und ich sage den Hadith auf Arabisch erst einmal und dann auch auf Deutsch. Innal halala bayyin wal harama bayyin wa bayinahuma umurun mushtabihat. لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. An-Nu'man ibn Bashir radiallahu ta'ala anhu berichtet, dass der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam Folgendes gesagt hat. Alles was halal ist, ist klar. Und alles was haram ist, ist klar. Dazwischen gibt es allerdings Dinge, von denen oder über die viele Menschen nicht Bescheid wissen. Wer sich von diesen Dingen freispricht, wer sich vor diesen Dingen hütet, der hat sich freigesprochen hinsichtlich seiner Religion und hinsichtlich seiner Würde. Wer allerdings diese unklaren Dinge begeht, wer allerdings diese zweifelhaften Dinge begeht, der wird auch dem Verbotenen verfallen. Wie ein Hirte, der seine Herde um einen verbotenen Bezirk hütet. Er ist im Begriff, dort hinein zu tapsen. Hört, jeder König hat ein heiliges Gebiet oder einen geschützten Bezirk. Und der geschützte Bezirk Allahs sind die verbotenen Dinge. Hört, im Körper gibt es ein Stück Fleischklumpen, das, wenn es in Ordnung ist, dann ist auch der gesamte Körper in Ordnung. Und wenn dieses Stück Fleisch schlecht geworden ist, dann ist auch der gesamte Körper schlecht geworden. Hört, das ist das Herz. Dieser Hadith ist uns überliefert worden bei Bukhari und bei Muslim. Mit manchmal leicht unterschiedlichem Wortlaut, was uns allerdings hier also nicht sehr interessiert. An-Nu'man ibn Bashir, radiallahu ta'ala anhu, liebe Geschwister, der Sahabi, der uns diesen Hadith berichtet, er war 8 Jahre alt, als der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam verstorben ist. 8 Jahre war alt und trotzdem hat er uns diesen so wertvollen Hadith überliefert, dass Imam al-Nawawi ihn zu diesen 40 Hadithen hinzugefügt hat. Und das ist, wie wir gesehen haben, keine Seltenheit bei den Sahaba radiallahu anhum, dass sie in diesem jungen Alter bereits Großartiges geleistet haben. Und was gibt es Großartigeres, als dass Nu'man radiallahu anhu belohnt wird für jedes Mal, dass jemand diesen Hadith jetzt liest und davon profitiert und ihn lehrt, auch nach seinem Tod noch. Warum? Weil er diesen Hadith uns bewahrt hat. Weil er uns diesen Hadith, diese Teil der Religion an die Menschen nach ihm weitergegeben hat. Möge Allah mit ihm zufrieden sein. Deswegen gibt es nichts Wertvolleres nach dem Iman als das religiöse Wissen. Wenn du etwas, wenn du Wissen den Menschen mitgibst, und da könnt ihr euch vorstellen, das ist manchmal wie eine Lawine vom Berg. Die fällt am Anfang, wie wenn ein Stein fällt, der wird immer größer. Je mehr er runterfällt, die Lawine wird immer größer. Und bei manchen Gelehrten und bei manchen Sahaba, diese Lawinen hören nicht auf. Weil sie sind sozusagen die Überlieferer der Sunna gewesen. Wie wird es dann mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam sein? Deswegen der Prophet sallallahu alaihi wasallam, seine Belohnung, die ist unbeschreiblich groß. Die kann man sich nicht vorstellen und sie hört auch nicht auf, solange es Himmel und Erde gibt. Möge Allah mit ihm zufrieden sein und ihm Barmherzigkeit schenken. Dieser Hadith, liebe Geschwister, auf Deutsch, gehen wir ihn jetzt einmal stückweise durch. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte prinzipiell, dass alle Dinge sind in drei Kategorien einzuteilen. Entweder sie sind ganz klar halal oder sie sind ganz klar haram oder sie sind irgendwo dazwischen. Es ist also mehrdeutig, es ist zweideutig, nicht ganz klar. Aber er sagte, viele Menschen wissen darüber nicht Bescheid. Das bedeutet was? Das bedeutet, es gibt Menschen, die darüber Bescheid wissen. Deswegen noch einmal. Wenn wir zum Beispiel, nehmen wir ein Beispiel, ein realistisches Beispiel, ein weltliches, und dann nehmen wir ein Beispiel aus der, ein religiöses Beispiel. Und alles ist Religion, natürlich. Im Endeffekt, alles ist auf den Islam zurückzuführen. Aber nehmen wir ein Beispiel, was mit Gottesdiensten nichts zu tun hat, und dann nehmen wir ein Beispiel, das mit Gottesdiensten zu tun hat. Gottesdienste. Bei Gottesdiensten gilt prinzipiell, dass du nur das machen darfst, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam dir erklärt hat, dass du es machen darfst. Weil sonst würde ja jeder machen, was er will in der Religion. Da brauchst du ja nicht mehr Koran lesen lernen. Wenn du Koran lesen darfst, wie du möchtest, dann brauchen wir keinen Lehrer mehr. Wenn du dann Salah, Namaz machen dürftest, wie du willst, brauchen wir keinen Hodja mehr, der es einem beibringt. Ne? Deswegen bei Gebeten, und das ist ja auch der Sinn der Entsendung des Propheten, wenn wir machen dürfen, was wir wollen, dann warum ist er überhaupt gekommen? Dann hätte er uns sagen können, betet Gott an, und wie ist egal. Er hat uns aber vorgemacht. Und hat uns auch klar und deutlich gesagt, und das ist auch wichtig bei dem Hadith Nummer 5, dass man darf es nur so machen, wie er es einem vorgelebt hat. Ich rede von den Gottesdiensten. Nicht, dass jemand mich falsch versteht und von weltlichen Dingen redet. Nein, ich rede von religiösen Dingen. Das Fasten, die Zakat, das Gebet, die Hajj und ähnliches. Dieses Gebet machst du so, wie der Prophet es vorgemacht hat. Deswegen können wir eine Grundregel aufstellen. Die Grundregel lautet, du darfst gar nichts an Gottesdiensten machen, es sei denn, das ist die Ausnahme, es sei denn, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat dir das so erklärt, dass du es machen darfst. Diese Regel, ich denke, die ist verständlich. Weil wir gesagt haben, wenn wir diese Regel nicht aufstellen, dann kann ja jeder machen, was er will. Natürlich, diese Regel hat Beweise, das ist klar. Aber ich fasse das jetzt nur zusammen. Und machen wir ein Beispiel, was mit unserem Hadith jetzt hier direkt zusammenhängt. Zum Beispiel. Koran lesen ist doch ein Gottesdienst, eine Ibadah, die wünschenswert ist, oder nicht? Im Gegenteil, sogar diese Ibadah gehört zu den besten Gottesdiensten überhaupt. Warum sitzt ihr eigentlich so weit weg? Komm, komm. Ihr tut so, als würdet ihr nicht in der Sitzung sein. Als hättet ihr irgendwas gegen die Sitzung. Das Gebet, haben wir gesagt, Entschuldigung, das Koran lesen, ist eine Ibadah, ein Gottesdienst. Was ist ein Gottesdienst? Ein Gottesdienst ist etwas, was Allah subhanahu wa ta'ala liebt und dir gesagt hat, mach das nur für mich allein. Koran lesen darf man nicht für jemand anders machen, außer Allah, logischerweise. So. Jetzt kommt aber die Frage. Das ist klar. Das ist ganz klar halal. Wie der Prophet sagt, es gibt Dinge, die sind ganz klar halal. Und es gibt Dinge, die sind ganz klar haram. Koran lesen ist ganz klar halal. Aber jetzt, wenn ich jetzt dich frage, was hältst du denn vom Koran lesen als Frau ohne Hijab? Eine Frau, Koran lesen, ist wie beim Mann, klar. Aber, wie heißt es, beten darf eine Frau ja nur, wenn sie Hijab anhat. Also Salah machen, nur wenn sie Hijab will. Und kann sie auch machen, ohne, aber das bringt nichts. Okay. Aber was ist jetzt, wenn sie sich hinsetzt, um nur Koran zu lesen? Und Koran lesen ist auch Teil eines Salah. Muss sie jetzt deswegen den Hijab tragen? Oder braucht sie keinen Hijab tragen? Das ist jetzt zum Beispiel eine weiterführende Frage, wo der Prophet sagt, das wissen viele Menschen nicht. Ein anderes Beispiel. Bleiben wir beim Koran lesen. Das Koran lesen ist, wie gesagt, eine Tat, die Allah subhanahu wa ta'ala sehr liebt. Weil es ist eine Form von Dhikr. Das heißt, eine Form Allahs zu gedenken. Und der Koran ist das Beste. Dann sagte er, wenn ich dich jetzt fragen würde, Koran lesen ist in Ordnung. Okay, aber darf ich Koran lesen? Während dem Salah? Immer noch ja. Aber jetzt sage ich dir, darf ich den Koran lesen während dem Salah, während ich in der Verbeugung bin? Im Rukur, das ist Verbeugung, okay? Oder darf ich den Koran lesen im Salah, während ich sitze? Oder während ich in der Niederwerfung bin, zum Beispiel? Anstatt Subhana Rabbi al-A'la, lese ich Verse aus dem Koran, zum Beispiel, ja? Das ist jetzt wieder eine weiterführende Frage. Viele Menschen wissen das nicht. Das wären zwei Beispiele gewesen für Gottesdienste. Nehmen wir Beispiel für weltliche Dinge. Bei weltlichen Dingen gilt die Regel genau andersrum, liebe Geschwister. Was andersrum? Bei Gebeten, bei Gottesdiensten haben wir gesagt, alles verboten, bis auf das, was Allah dir erlaubt hat zu tun. Gut, bei weltlichen Dingen gilt die Regel genau andersrum. Wir brauchen keinen Beweis dafür, dass man als Schreiner arbeiten darf. Wir brauchen keinen Beweis dafür, dass ich als auf dem Bau arbeiten darf. Wir brauchen keinen Beweis dafür, dass ich als Maler arbeiten darf. Ja? Dafür braucht man keine Beweise. Weil das sind weltliche Dinge, das sind keine religiösen Angelegenheiten. Und da gilt die Regel umgekehrt, da lautet die Regel, alles ist erlaubt. Bis auf das, was ausdrücklich verboten worden ist im Koran oder in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Also die Regel ganz umgekehrt. Aber jetzt, ich gebe euch ein einfaches Beispiel. Trauben essen. Oder besser gesagt, Trauben anpflanzen und Trauben verkaufen. Ist eine Angelegenheit, die erlaubt ist und halal ist, zweifellos, grundauf. Der Bruder weiß schon, worum es geht. So, aber wenn ich jetzt auf die Idee komme, die Trauben in Deutschland zu verkaufen, und diese Trauben sind bekannt, dass sie Weintrauben sind, es gibt verschiedene Arten von Trauben. Und von diesen Trauben speziell wird normalerweise Wein hergestellt. Und ich weiß, dass der Kunde, der Herr Müller, der zu mir kommt und mir die Trauben stärweise abkauft, der hat eine Brauerei. Der hat mir nicht gesagt, ich kaufe das, um damit Wein zu machen. Aber ich weiß, dass der eine Brauerei hat und ich weiß, das sind Weintrauben, die ich geerbt habe von jemandem zum Beispiel. Oder angepflanzt habe oder was auch immer. Dann, auch jetzt, darf ich jetzt diese Trauben noch an ihn verkaufen oder unterstütze ich ihn jetzt dabei, etwas Verbotenes zu tun? Ja? Und deswegen, auch diese Angelegenheit, sie ist eigentlich prinzipiell ist es erlaubt, Trauben zu kaufen, verkaufen, essen, trinken, was ist denn, man kann auch Traubensaft trinken, okay? Aber jetzt ist die Sache nicht mehr so klar. Ich verkaufe die Trauben und es besteht eine Wahrscheinlichkeit, dass er daraus Wein macht. Nicht hundertprozentig, aber es steht eine Wahrscheinlichkeit, eine große Wahrscheinlichkeit. Vieles weist darauf hin. Auch jetzt greift wieder dieser Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wenn man, das sind unklare Dinge und viele Menschen wissen das nicht. Viele Menschen wissen das nicht. Was ist die Lösung? Die Lösung ist ganz einfach. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt zu dir, wenn die Sachen ganz klar sind, halal, dann mach. Wenn die Sachen ganz klar haram sind, dann lass es bleiben. Was ist Beispiel, was ist für Sachen, die ganz klar halal sind? Ganz klar halal ist zum Beispiel Früchte, Obst, Gemüse, Schafe, Kühe, Ziegen, Kamele, Pferde, all diese Sachen kann man essen und auch verwenden und ist überhaupt gar kein Problem. Ganz klar und gibt es keinen Zweifel darüber in unserer Religion. Und auf der anderen Seite gibt es Dinge, die ganz klar haram sind, über die es keinen Zweifel gibt, über die sich niemals zwei Gelehrte uneinig waren. Einmal ist der Alkohol. Alkohol wird sogar bezeichnet als die Mutter allen Übels, sagt man. Oder der Ursprung allen Übels. Warum? Weil es gibt eine Erzählung, einer sagt, ich weiß nicht, also ich mag diese verbotenen Sachen nicht nennen, sage ich, soll ich das Verbotene machen oder lieber Alkohol trinken? Was ist schlimmer? Und dann sagt der eine, Mord zum Beispiel, was ist schlimmer, Mord oder Alkohol? Dann sagt der eine zu ihm, ja, Mord ist doch viel schlimmer. Dann sagt er, okay, dann trinke ich eben den Alkohol. Dann trinkt er den Alkohol, verliert natürlich sein Bewusstsein und dann kann er noch viel schlimmere Dinge machen, als nur zu morden. Ja? Deswegen wollte ich nur sagen, warum man den Alkohol als den Ursprung allen Übels bezeichnet. Und wie viel hat der Alkohol Menschen kaputt gemacht? Nicht nur Familien und Ehegemeinschaft, sondern auch Gesundheit. Auch die Gesundheit des Menschen. Denn wenn die Gesundheit des Menschen einmal zerstört worden ist, das kannst du nicht wieder reparieren. Wenn deine Leber kaputt ist oder deine Niere kaputt ist oder Hirnzellen, wenn Hirnzellen, die wachsen nicht nach. Wenn die kaputt sind, sind sie kaputt. Und deswegen warnt der Islam vor solchen Sachen und warnt sogar davor, in die Gesellschaften von solchen Leuten zu gehen. Er sagt dir, er ist so barmherzig zu dir, er sagt zu dir, nicht trink keinen Alkohol, sondern er sagt dir, näher dich nicht einmal dem Tisch, an dem Alkohol getrunken wird. Weil dann bist du mit solchen Leuten zusammen und nach einer Zeit, am Anfang natürlich ist es eine Abscheulichkeit, wie kann das ein Muslim machen? Aber nach einer Zeit, das Herz gewöhnt sich daran, an die verbotenen Dinge und das Auge auch und er gewöhnt sich an seine Freunde und dann heißt es irgendwann mal ein bisschen, schadet ja nicht. Es stimmt auch. Keiner hat gesagt, dass wenn du einen Alkoholtropfen trinkst, dass du deswegen betrunken wirst und deine Organe gehen deswegen auch noch nicht kaputt. Das sagt keiner. Aber der Allah subhanahu wa ta'ala weiß, dass der Mensch von einem Mal nicht genug bekommt und er will ein zweites Mal, ein drittes Mal und dass dieser Zyklus, der hört nicht auf. Deswegen direkt von vornherein nicht einmal dich der Sache nähern. Genauso, was ist auch ganz klar verboten, Verendetes. Auf Arabisch Meita. Was heißt das Verendetes? Verendetes heißt ein Tier, das man normalerweise schlachten muss, um es essen zu dürfen, stirbt, ohne dass es eben geschlachtet worden ist. Es stirbt, das heißt, ein Kamel zum Beispiel, Kamel darf man essen. Ja? Ein Kamel zum Beispiel, anstatt dass es geopfert wird und dass man es dann isst, ist es einfach gestorben an einer Krankheit oder an Herzstillstand, Herzinfarkt, was weiß ich, war zu heiß, gibt es auch eine Hitzewelle dort in Arabien auch zur Zeit, über 50 Grad, um die 55 Grad in manchen Regionen. Das ist hier in Deutschland gar nichts dagegen. Sogar, dass die Klimaanlagen haben, manche Geschwister, die Klimaanlagen haben nicht mehr viel mehr gebracht. Die Klimaanlagen in den Moscheen, die laufen, du denkst, läuft gar nicht. Bei 55 Grad kannst du dir das gut vorstellen. Ja? Das Kamel kippt irgendwann um und gibt den Löffel ab, wie sagt man auf Deutsch, ne? Und ist tot. Dieses Tier darfst du nicht essen, bei allen Gelehrten. Warum? Weil Allah im Koran gesagt hat, verboten ist euch das Veränderte. Das Verbot zu essen ist euch das Veränderte. Und das ist immer die beste Begründung, liebe Geschwister. Wenn jemand dich fragt, warum ist das verboten? Warum? Weil Allah es verboten hat. Fertig. Wenn es keine andere Weisheit gibt hinter dem Verbot, außer dass Allah sehen will, wer hält sich daran und wer hält sich nicht daran, das ist schon Weisheit genug. Das ist schon Weisheit genug. Weil Vorsicht, wenn du anfängst, logisch zu begründen, sagst du, ja, dieses Tier ist gestorben und es ist verboten, weil vielleicht ist es an einer Krankheit gestorben und weiß nicht was, dann sei vorsichtig. Weil dann gebe ich dir immer, dann kann man dir immer ein schönes Beispiel bringen. Ihr kennt das Beispiel mit dem Schwein. Ja? Also manche Leute sagen, das Schwein darf man nicht essen, weil das ist dreckig und das frisst seinen eigenen Dreck und lebt im Dreck und weiß nicht was. Dann sagen wir jetzt, was hältst du von einem Schwein, das bei mir zu Hause in meiner Wohnung aufwächst? Und ich halte es bei mir zu Hause und ich wasche es jeden Tag, 5-mal pro Tag, wie ich mich selbst wasche. Und es betet sogar mit mir. Und das schläft in meinem Bett und ich bürste es und ich gebe ihm von meinem Essen zu essen. Also halal und sauber. Warum so? Und wenn es gestorben ist, ich esse es sofort oder ich lasse es einfrieren. Auf jeden Fall, das wird nicht schlecht, das Fleisch. Kein Mensch der Welt, kein Gelehrter der Welt sagt jetzt, okay, das ist erlaubt. Nein, es bleibt immer noch verboten. Warum? Weil Allah gesagt hat im Koran, Schweinefleisch ist verboten. Punkt. Und egal, was du sagst, es bleibt immer diejenige Weisheit, die Hikma auf Arabisch. Allah sieht, wenn er etwas verboten hat, wer hält sich an sein Gesetz und der wird belohnt. Und wer hält sich nicht an sein Gesetz und der ist der Strafe ausgesetzt. Ebenso eine Sache, die ganz klar verboten ist. Auch bei allen Weltreligionen, Allahu A'lam, nach meinem Wissen, bei allen ist es so. Und zwar das Heiraten von Blutsverwandten. Das Heiraten von Blutsverwandten. Heiraten der eigenen Schwester, der eigenen Tochter, der eigenen Mutter. Das ist eine Sache, die ist nur erlaubt worden in einer Religion, die nennt man die Al-Majus. Bei den Majus, das sind die Feueranbeter, ja, die haben das damals praktiziert. Und sogar, subhanallah, guckt mal, wenn unter Muslimen Christen leben, ja, die dürfen ihre Religion behalten. Das ist ja klar, die dürfen ihre Religion behalten. Weil wir können nicht jemanden zwingen, den Islam anzunehmen, bringt auch gar nichts. Und sie dürfen auch in ihren Häusern das machen, was sie für erlaubt halten. Also wir Muslime würden niemals schauen, was machen die Christen in deren Häusern, um ihnen zu sagen, nee, das dürft ihr eigentlich gar nicht machen. Nee, das ist uns, solange das unter sich selbst geschieht, ist uns das egal. Aber bei den Majus ist uns das nicht egal, wenn sie ihre eigenen Verwandten heiraten. So schlimm ist das. So schlimm ist das. Selbst wenn das geschehen würde, würden wir als Muslim das nicht akzeptieren. Das heißt, ein muslimischer Richter würde das nicht zulassen, wenn ein Mann sagt, ich bin Majusi, das ist die Religion von denen, und ich möchte meine eigene Schwester, dann würden wir sagen, nein, akzeptieren wir nicht, auch wenn das deine Religion erlaubt, weil das ist so ekelhaft und so abscheulich, dass kein Mensch das mit einem gesunden Menschenverstand akzeptieren würde. Ja. Dann gibt es dazwischen Dinge, die unklar sind, und wo nicht ganz klar ist, bei vielen Menschen, bei den Gelehrten, die kennen die Antwort, aber bei vielen Menschen, sie wissen nicht, ist das erlaubt oder ist es nicht erlaubt. In diesem Fall gibt uns der Prophet sallallahu alaihi wasallam eine Lösung. Er sagt uns, entferne dich davon. Entferne dich davon aus Sicherheitsgründen. Entferne dich davon aus Sicherheitsgründen. Aber wenn du selbst nicht weißt, und wenn du immer Sachen machst, die kann sein und kann nicht sein, vielleicht ist verboten, vielleicht ist erlaubt, dann passiert es auf jeden Fall, dass du auch mal verbotene Sachen machst. Und das ist das Problem bei manchen Leuten, die fragen nicht nach. Die sagen sich zum Beispiel, also ich bin der Meinung, es ist erlaubt. Aber wenn du kein Wissen hast, zählt die Meinung gar nicht, weil sie ist ja nicht auf Wissen aufgebaut, sie ist ja auf deine Meinung aufgebaut. Kann sein, du weißt es nicht. Ja, es gibt viele Dinge, liebe Geschwister, was Haram und Halal angeht in der Religion, die sind nicht mit dem Verstand immer nachvollziehbar. Die sind nicht mit dem Verstand nachvollziehbar. Die Sahaba, radiallahu anhum, die haben auch nicht gefragt, warum ist das Schweinefleisch verboten. Haben sich gefragt. Die wussten, dass Allah es verboten hat. Das reicht vollkommen als Argument. Ja? Deswegen der eigene Verstand, der darf niemals verwendet werden, um etwas als halal oder haram zu bezeichnen, sondern der Verstand wird verwendet, um zu verstehen, was Allah gesagt hat und der Prophet gesagt hat. Das ist ganz entscheidend. Das heißt, wenn wir sagen, was sind die Quellen unserer Religion, dann sagen wir, Quellen unserer Religion, die prinzipiellen sind Koran und Sunna. Das sind die Quellen unserer Religion. Manche Leute sagen, ja, aber der Verstand. Nein, nein, der Verstand ist dafür da, um das zu verstehen. Warum? Weil derjenige, der das gesagt hat, was im Koran steht, der hat deinen Verstand sogar erschaffen. Der weiß sogar, wie du tickst. Der weiß das. Also brauchst du nicht denken, dass du mit deinem Verstand irgendwas hier ergänzen könntest oder berichtigen könntest oder richtig rücken kannst. Kannst du gar nicht. Weil der hat das erschaffen, Allah subhanahu wa ta'ala, der diese Worte gesprochen hat, der hat deinen Verstand erschaffen mit seinen Worten, subhanahu wa ta'ala. Allah hat nur gesagt, sei, und dann warst du schon. Deswegen, und warum hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, hat uns auch noch einen weiteren Grund gegeben, diesen Hadith, warum es so wichtig ist, den unklaren Dingen aus dem Weg zu gehen. Erstens sagte er, wer das macht, das heißt, wer sich hütet, schützt, übrigens, damit ihr versteht, auch eine, vielleicht eine Begriffsdefinition, er sagt im Arabischen, فَمَنْ اِتَّقَ الشُّبُهَاتِ اِتَّقَ. Wenn das alleine so vorkommt, dann würden wir das übersetzen mit fürchten. Und warum das kommt, اِتَّقَ, kommt vom Wort taqwa. Auch wenn sich das nicht so ganz genau erinnert, aber es kommt vom gleichen Wort. Taqwa ist das, was wir als Gottesfurcht normalerweise übersetzen. Gottesfurcht, ursprünglich auf Arabisch, das heißt nicht Gottesfurcht, sondern ursprüngliche Wort von, wer kennt, wie heißt es, wer kennt die Wortwurzel von Taqwa? Wer weiß die Wortwurzel von Taqwa, die drei Buchstaben, die das Wort Taqwa ausmachen? Wa, qaf, ja. Wow, qaf, dann ja. Na, waqa. Warum? Das bedeutet sich schützen. Das bedeutet sich hüten. Deswegen sagen die Gelehrten, Taqwa bedeutet, dass du dich vor Allahs Zorn schützt. Dass du dich vor Allahs Strafe schützt. Das bedeutet Taqwa. Die sagen, dass du zwischen dir und der Strafe Allahs eine Mauer errichtest, die dich davor schützt. Wie du sagst, wie du möchtest. Aber es kommt vom Wort, Taqwa kommt von diesem Wort Wa, Qa und dann Ja, diese drei Buchstaben. Und daraus leitet sich auch ab Wiqaya. Wiqaya heißt Vorsichtsmaßnahmen. Vorsichtsmaßnahmen. Das ist durch Taqwa, du siehst dich selbst vor irgendetwas. Ja? Und gemeint ist vor der Strafe Allahs. Und hier sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wer Taqwa macht vor den unklaren Dingen, das heißt, wer sich schützt vor den unklaren Dingen. Also Allah sagt im Vers ist im Koran Alif Lam Mim Zalika al-Kitab la rayba fih. Dies ist das Buch oder jenes ist das Buch, an dem es kein Zweifel gibt, und dann sagt er Hudan lil Muttaqin. Aha, da haben wir das Taqwa-Wort wieder. Was ist Huda? Rechtleitung. Für die Muttaqin, für diejenigen, die sich schützen. Das bedeutet die eigentliche Wortbedeutung des Wortes. Übersetzt wird für die Gottesfürchtigen. Versteht ihr warum? Versteht ihr jetzt, wie schwierig es ist, den Koran zu übersetzen? Weil wenn ich euch sage, eine Rechtleitung für diejenigen, die sich schützen, dann würdest du vielleicht fragen, die sich vor was schützen? Ja? Man könnte so eine Übersetzung machen, aber dann braucht man noch mehr Erklärung. Und deswegen, der Übersetzer versucht dir das Leben leichter zu machen. Das sind die Gottesfürchtigen, die Allah fürchten. Was bedeutet Allah zu fürchten? Allah zu fürchten bedeutet natürlich, dass du nichts machst, was ihn zornig macht. Ja. Das ist jetzt sagt er uns der erste Grund, warum wir diesen unklaren Dingen aus dem Weg gehen sollen. Das hat nämlich religiöse Gründe, aber auch weltliche Gründe, wie ihr wisst. Ihr habt den Hadith gehört. Und der erste Grund ist der folgende. Er sagt, wer sich vor den unklaren Dingen schützt, der hat sich freigesprochen hinsichtlich seiner Würde und hinsichtlich seiner Religion. Oder hinsichtlich seiner Religion, hinsichtlich seiner Würde. اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ. Was heißt das Ganze? Ad-Din ist deine Religion. Oder deine Lebensweise. Aber bleiben wir mal beim Wort Religion. Din. Wenn du unklare Dinge machst, du weißt nicht, ob das richtig oder falsch ist. Du weißt nicht, ob halal und haram ist. Du hast auch vielleicht nicht immer die Möglichkeit, jemanden zu fragen, der dir das sagt. Auch dann ist besser, dass du diese Sache weglässt. Warum? Weil wenn du Dinge tust, die unklar sind, und jemand sieht dich, der weiß ganz genau, das ist verboten, und du machst das, dann wird er über dich schlecht denken. Dann wird er sagen, guck mal, der macht Verbotenes. Guck mal, der schämt sich nicht. Allah sieht ihn, der macht es trotzdem. Der schämt sich nicht. Und diese Sache wird zu dir, wird ein Vorwurf. Das heißt, man wirft dir vor, dass dein Glaube unvollkommen ist. Deswegen ist da, was ist, oder deine Würde. Natürlich, das ist auch Teil der Religion. Die Religion schützt die Würde eines Muslims, natürlich, genauso. Und wenn die Menschen anfangen zu sagen über dich, du begehst die und die Sünde, der macht das und das Haram, der fürchtet Allah nicht, der ist ein Freveler, der macht, was er will, der hält sich nicht an den Islam, der hält sich nicht an die Sunna, dann ist deine Würde angetastet, wie man sagt, und deine Würde ist verletzt. Deswegen, der erste Grund ist, man unterlässt solche Sachen, damit niemand dir etwas vorwirft. Es kann sogar sein, dass es nicht stimmt. Ich gebe euch ein Beispiel. Jemand zum Beispiel will Wasser kaufen. Und er will Wasser kaufen und geht aber dafür in eine Kneipe. Ich meine, eine Kneipe, die verkauft Wasser, aber die verkauft auch anderes. Und die ist nicht gerade dafür bekannt, dass sie Wasser verkauft, sondern ist bekannt dafür, dass sie Alkohol verkauft. Oder dass die Leute darin rauchen oder andere schlechte Sachen. Und deswegen, wenn du Wasser kaufen willst und du hast die Möglichkeit, das zu kaufen, irgendwo, wo kein verbotene Sachen verkauft wird, oder wo überwiegend erlaubt ist, nicht, dass jemand sagt, jetzt gehen wir nicht mehr einkaufen hier, weil ich weiß, die Supermärkte überall, die verkaufen verbotene Dinge auch. Aber ein Supermarkt ist nicht dafür bekannt, dass er Verbotenes verkauft, sondern ein Supermarkt ist dafür bekannt, dass er Lebensmittel verkauft. Dass da Verbotenes dabei ist, das ist ganz klar. Aber wenn du jetzt in den Supermarkt gehst und dein Brot kaufst und dein Käse kaufst und dein Wasser kaufst, dann wird dir keiner vorwerfen, dass du einen Mangel an Religiosität hast, dass dein Iman unvollkommen ist. Aber wenn du in eine Kneipe gehst und du bist vielleicht noch der Imam oder du bist der Da'ia oder du bist stell dir vor, du würdest einen Gelehrten sehen, der so einen Ort geht, dann würdest du auch sagen, das passt nicht, das ziemt sich nicht, das steht ihm eigentlich gar nicht zu, so etwas zu tun. Und warum? Weil dann ist seine Würde natürlich verletzt. Seine Würde wird dadurch verletzt und man wird über ihn schlecht sprechen. Der zweite Grund, den der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns in diesem Hadith erwähnt hat, er sagte, كَالْرَاعِ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى. Er hat uns ein Gleichnis gegeben. Das Gleichnis eines Hirten. Ein Hirte ist jemand, der zum Beispiel Schafe hütet. Das Gleichnis ist das eines Hirten, der Schafe hütet, aber der hütet sie auf erlaubtem Gebiet. Aber dieses erlaubte Gebiet grenzt an einer Zone, die er nicht betreten darf. Und logischerweise, du bist auf dem erlaubten Gebiet, aber es passiert nun mal, dass ein Tier von der Herde sich ein bisschen entfernt und vielleicht in ein Gebiet geht, in das dieses Tier nicht gehen darf. Und deswegen, da du diese Kontrolle darüber gar nicht hast, kann es und wird es sicher passieren, wenn du am Grande immer hütest, dass einige deiner Schafe in einen Bezirk gehen, in das sie gar nicht reingehen dürfen. Weil eine Weide, das ist in der freien Natur, ist jedem Menschen zugänglich und kein Mensch darf davon abgehalten werden. Aber wenn ein Mensch ein bestimmtes Gebiet hat, was ihm gehört, dann darf man nicht einfach ohne weiteres in sein Gebiet reingehen und seine Schafe dort hüten lassen. Weiden lassen oder fressen lassen. Deswegen, was ist die Lösung? Man geht weiter weg. Diese verbotene Zone, dieser verbotene Bezirk, den hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam verglichen mit was? Mit den verbotenen Dingen. Stell dir vor, ein Bereich, theoretisch ein Bereich, wo alles halal ist und ein Bereich, wo etwas haram ist. Du darfst dieses Gebiet nicht betreten, genauso wie der Hirte mit seinen Schafen nicht dieses verbotene Gebiet betreten darf. Und er sagte, sallallahu alaihi wasallam, يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ. Also so ein Hirte, der ist schon im Begriff, das heißt, der wird auf jeden Fall, der ist schon dabei, in dieses verbotene Gebiet zu fallen. Und genauso, wenn du mit Leuten zusammen bist, die was immer Verbotenes tun, und du selbst hast eigentlich ein gutes Herz, und du sagst, ja, aber ich mach das nicht. Aber wenn du immer wieder mit diesen Leuten zusammen bist, das Erste, was passiert, und das ist schon passiert, wenn du zum Beispiel argumentierst. Also manchen Leuten sagt man, ach, ich gehe nicht mit diesen Menschen, das ist nicht gut für dich. Dann sagt er, ja, aber ich mache da nicht mit, was sie machen und so. Aber weißt du, was schon passiert ist? Eine Sache ist schon passiert. Und zwar, dein Herz ist schon hinsichtlich dieser Sünde gestorben. Das heißt, du bist nicht mehr abgeschreckt, was diese Leute machen. Vorher, und das jeder Mensch weiß das, wenn du nur mit gläubigen Menschen zusammen bist, religiösen Menschen, gottesfürchtigen Menschen, Menschen, die Allah fürchten, die nur Sachen machen, die Gott gefällig sind. Da, liebe Geschwister, wenn du mit solchen Menschen zusammen bist, traust du dich nicht einmal einen Witz zu machen. Einen Witz, der so erfunden ist. Versteht ihr, was ich meine? Lügen darf man gar nicht. Aber ich rede jetzt von Witzen, die erfunden sind. Es war einmal ein Mann, sogar das schämst du dich zu machen vor Leuten, wo du weißt, die achten darauf, dass man immer die Wahrheit sagt. Aber wenn du mit anderen Menschen zusammen bist, dann wird das zur Normalität und irgendwann mal, du gewöhnst dich daran, leider, sowas zu hören, dein Ohr gewöhnt sich, du erschreckst nicht mehr, wenn er etwas Schlechtes macht, das wird ganz normal. Genauso zum Beispiel wie Geschwister, die eine muslimische Frau haben, die auch nicht Hijab trägt zum Beispiel, am Anfang, also was heißt am Anfang? Die Geschwister, deren Frauen Hijab tragen, die könnten sich niemals vorstellen, dass ein Mann ihre Frau sieht, ohne Hijab. Geht nicht. Da wird er einen Herzinfarkt kriegen. Vielleicht dreht er durch. Soll er nicht, aber passiert. Was soll er machen? Aber derjenige, bei dessen Frau nie Hijab trägt, dessen Frau nie Hijab trägt, für den ist das normal. Aber jeder weiß, dass es haram ist. Jeder weiß, dass es haram ist. Aber es ist normal geworden. Das heißt, sich hinsichtlich dieser Sünde, dein Herz schlägt nicht mehr. Dein Herz ist für ihn normal geworden. Und deswegen ist der erste Schritt eingeleitet, dass du so wirst wie sie. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wer Leuten ähnelt, gehört zu ihnen. Wenn du mit Leuten zusammen sitzt, die etwas Schlechtes machen, auch wenn du dich mitmachst, du bist einer wie sie. Wenn du sogar noch magst, was sie tun und das nicht als schlimm empfindest, dann wirst du sogar mit denen zusammen auferstehen, Yawm al-Qiyamah. Tag der Auferstehung wirst du mit denen zusammen sein. Katastrophe. Ja? Das, obwohl du nicht mitgemacht hast, das ist das Problem. Du hast nicht mitgemacht, aber du bist immer mit denen zusammen gewesen. Wenn du von oben das Ganze betrachtest, der ist immer mit den Leuten, der ist immer in der Moschee, dann gehört er zu den Leuten von der Moschee, oder? Und wenn der geht immer mit den schlechten Menschen, der gehört zu wem soll er gehören? Wenn er meistens mit bestimmten Menschen zusammen ist. Ja? Ich rede nicht von einmal, von zweimal. Ich rede von der Regelmäßigkeit. Regelmäßigkeit ist ganz wichtig. Jeder Mensch kann mal einen Fehler machen. Aber wenn das zu deiner Gewohnheit wird, dann ist es eben eine Eigenschaft von dir geworden. Also ist der zweite Grund nach der Würde, ist, dass man nicht tatsächlich das Verbotene begeht. Weil man auf jeden Fall, wenn man unklare Dinge macht, auf jeden Fall das Verbotene begehen wird. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, hört, das ist meine Übersetzung, Allah auf Arabisch hat keine eigentliche Bedeutung, sondern Allah ist wie wenn jemand dir die Aufmerksamkeit erwecken will. Allah, das heißt, hört zu, Leute, hört zu. Und dann fängst du erst an zu sagen, was du sagen willst. Er sagte, وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةٍ. Im Körper des Menschen gibt es ein Stück Fleisch. Dieses Stück Fleisch, wenn es gut ist, dann ist auch der ganze Körper gut. Wenn es in Ordnung ist, nicht schlecht ist, nicht faul ist, noch in Ordnung ist und frisch ist, dann ist auch der gesamte Körper frisch. Und wenn dieses Stück Fleisch faul ist und schlecht geworden ist, dann wird auch der ganze Körper schlecht sein und faul sein. Und das ist das Herz. Das Herz, liebe Geschwister, dieses Herz ist kein großes Organ. Es ist relativ klein. Es ist weich. Es ist nicht. Es hat aber Besonderheiten. Es schlägt vom ersten Tag deines Lebens bis zum letzten Tag. Hat keine Pause, dieses Herz. Dieses Herz ist wie der Motor in deinem ganzen Körper. Dieses Zentrum, wenn es gut ist, da ist auch der Iman übrigens. Der Taqwa und der Iman befindet sich im Herzen, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns mitgeteilt hat. Dort, wenn dieses Zentrum in Ordnung ist, dann automatisch alles anders. Was heißt das, alles anders auch in Ordnung? Das heißt, wenn dein Herz schlägt, und wenn dein Herz lebendig ist, und wenn dein Herz Angst hat, etwas Verbotenes zu tun, oder Angst hat, dass dein Körper etwas Verbotenes tut, dann natürlich, du wirst nichts Verbotenes sehen, und du wirst nichts Verbotenes anfassen, und du wirst nichts Verbotenes essen, und du wirst nichts Verbotenes mit niemandem verboten zusammen sein, und alles möglich. Ja? Weil das Herz ist ist das Zentrum, und alles, was in deinem Herzen ist, übersetzt du durch deinen Körper. Deswegen können wir sehr einfach sagen, dass wenn ein Mensch regelmäßig betet und in die Moschee kommt, dann bezeugen wir, dass er gläubig ist. Weil Allah im Koran gesagt hat, dass nur diejenigen Menschen, die Moscheen Allahs bevölkern, das heißt viel in Massen kommen, nur diejenigen Menschen bevölkern die Moschee Allahs, die an Allah und an den jüngsten Tag glauben und das Gebet verrichten. Und es kann nicht sein, dass ein Mensch regelmäßig diese Gebete verrichtet, wie ein Gläubiger, und dann ist er nicht gläubig. Das geht nicht. Weil sogar der Heuchler, über ihn sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass die schwierigsten Gebete, die Gebete, die den Heuchler am schwierigsten fallen, sind das Isha-Gebet und das Fajr-Gebet. Das Nachtgebet, das letzte, und das Morgengebet, das erste. Warum diese beiden? Weil gerade damals, liebe Geschwister, gab es nicht so Licht und Elektrizität, wie wir uns das heute vorstellen. Deswegen das Mittagsgebet und das Nachmittagsgebet ist am helllichten Tage. Und das Maghrib-Gebet, da ist die Sonne gerade untergegangen. Bei diesen drei Gebeten, du erkennst sehr gut, wer da ist und wer nicht da ist. Und wenn der nicht da ist, dann weiß man, dass er nicht da ist. Aber beim Isha-Gebet ist stockdunkel und beim Fajr-Gebet ist es Sunnah, dass man es am Anfang der Zeit verrichtet. Es ist auch noch dunkel. Und deswegen sieht man nicht, wer nicht da ist. Und deswegen fällt es ihnen schwer, den Heuchlern zu diesen Gebeten zu kommen, weil die sagen, wenn ich nicht komme, ich werde sowieso nicht gesehen. Ich werde sowieso nicht. Die kommen nicht wegen Allah, die kommen, damit die Leute nicht sagen, der war nicht da. Und das ist eine Eigenschaft, die ist eine Sache im Herzen des Menschen, ist gefährlich. Das ist nicht nur der Heuchler, dem das passieren kann. Der gläubige Mensch, der regelmäßig in die Moschee kommt, jeden Morgen zum Beispiel zum Fajr-Gebet, kann sein, wenn ihm der Wecker klingelt, Und er wacht zu spät auf, dass er erschrocken ist. Und er sagt, ich muss dringend in die Moschee gehen. Aber Vorsicht, warum willst du dringend in die Moschee gehen? Hast du Angst, dass nachher die Leute sagen, der war nicht da? Oder hast du Angst, dass Allah sagt, du warst nicht da? Das ist ganz wichtig. Und diese Sache, warum möchte ich daran mich selbst erinnern und euch auch? Weil das ist eine Sache, die passiert täglich. Wir brauchen nicht über theoretische Sachen sprechen. Dieser Heuchler, den wir im Kopf haben, dieser Heuchler, so wie wir ihn beschreiben, kann sein, den gibt es unter uns gar nicht. Aber was es unter uns zweifellos gibt, sind ein paar Eigenschaften. Und diese Eigenschaften nicht immer, sondern einmal ja, einmal nein, drei Tage nein, fünf Tage ja, das kann passieren. Sogar vielleicht im Gebet am Anfang, am Gebet, versteht ihr, was ich meine? Das heißt, man muss nicht immer. Es gibt nicht nur den hundertprozentigen Heuchler und den hundertprozentigen Kafir und den hundertprozentigen Mu'min. Nein. Wir sind zweifellos alle, ich will nicht sagen eine Mischung, möge Allah uns bewahren vor der Heuchelei, aber wir sind zweifellos, liebe Geschwister, nicht vollkommen. Deswegen ist es also nicht weit hergeholt, dass einem das einmal passiert. Ich meine, wenn man sogar etwas verspricht und man hält sein Versprechen nicht, dann ist das schon eine Eigenschaft eines Heuchlers, wie der Prophet s.a.w. gesagt hat. Ist man deswegen Heuchler? Nein. Aber man hat eine Tat gemacht, die normalerweise ein Heuchler begeht. An diesen Angelegenheiten, liebe Geschwister, sehen wir, wie gefährlich es ist, unklare Dinge zu tun. Ich möchte jetzt auch das gleich abschließen. Hört euch mal die folgende Ayah an, damit ihr seht, wie gefährlich Sünden sind. Allah subhanahu wa ta'ala sagte über das Volk der Schrift: وَتَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. Und sie töten die Propheten zu Unrecht. Dies, weil sie ungehorsam waren und stets zu übertreten pflegten. Noch einmal. Ihr tötet die Propheten zu Unrecht. Dies, weil sie ungehorsam waren und sie stets zu übertreten pflegten. Wenn ich jemandem sagen würde, kannst du dir vorstellen, einen Propheten zu töten? Wir können uns nicht mal vorstellen, einen Menschen zu töten. Ich bin sicher, für alle, wenn jemand dir ein Messer in die Hand gibt, du könntest niemals einen, du kannst nicht mal ein Schaf töten. Also viele Leute, die gehen zum Schlachthof nach Eid al-Adha und die sagen, ich möchte ein Tier schlachten und weiß ich was. Ja? Wenn es darauf ankommt, dann ist man plötzlich ist man an der Reihe. Man wartet 2 Stunden, weil es immer so voll ist. Plötzlich mal in der Reihe, das Schaf wird gelegt. Ach, ich nehme das Messer, fang an. Er sagt, nein, nein, ich kann nicht. Ach, mach du für mich. Das ist bei einem Schaf. Wie ist es denn bei einer Kuh? Bei einer Kuh ist die Sache noch schwieriger. Beim Kamel, wenn du nicht aufpasst, wird er dich nicht schlachten, aber wird dir was geben. Ja? Das wird immer schwieriger. Ein Mensch ist nochmal was ganz anderes. Ein Prophet? Wer tötet einen Propheten? Wer kommt auf die Idee, einen Propheten zu töten? Es gab Menschen, die sind auf die Idee gekommen und es gab Menschen, die haben das sogar getan. Ihr alle kennt, was gesagt wird über Yahya und über Zakaria, dass Menschen, die getötet worden sind, alaihim salam, genauso wie man Isa alaihim salam hat versucht zu töten, ist allerdings gescheitert und genauso wie man Muhammad sallallahu alaihi wasallam auch versucht hat zu töten. Ja? Wie kommt das? Allah sagt, dies, weil sie ungehorsam waren und stets zu übertreten pflegten. Stets heißt immer wieder. Ein Gesetz, sie haben sich nicht daran gehalten. Sie haben sich nicht daran gehalten. Allah sagt, mach das nicht, sie haben es trotzdem gemacht und so weiter und so fort. Deswegen sagen die Gelehrten, die kleinen Sünden oder die Sünden allgemein, sie sind die Vorboten des Kufr. Weil es besteht doch kein Zweifel daran, dass wenn man einen Propheten tötet, dass das kein Muslim ist, oder? Oder denkt jemand, der ein Propheten ist, Muslim? Aber ein Muslim kann ein Propheten, das funktioniert überhaupt nicht. Überhaupt gar nicht vorstellbar. Ja? Aber jetzt, wie können sie das machen? Weil sie regelmäßig Sünden zu tun pflegten. Irgendwann mal war es einfach, auch einen Propheten nachher zu töten. Ihr kennt die Geschichte von dem Mann, der 99 Menschen getötet hat. Und nachher hat er noch den 100. getötet. Die Zahl hört sich groß an. Aber das Problem war beim ersten. Der zweite war kein Problem mehr. An dem Tag, wo du zum ersten Mal ein Schaf geopfert hast, du hättest gleich danach das zweite opfern können. Ich bin sicher. Jeder macht diese Erfahrung. Am gleichen Tag, sofort, kein Problem. Ein paar Monate später kann sein, du brauchst wieder ein bisschen Überwindung. Ja? Aber am gleichen Tag ist das kein Problem. Und der Mensch ebenfalls. Und heutzutage gibt es Menschen, die noch mehr als 99 Menschen getötet haben. Mehr als 100 Menschen. Kannst noch ein paar Nullen dazu machen. Ja? Warum? Weil es wenigstens zur Gewohnheit wird, dann ist es überhaupt gar kein Problem mehr. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt in einem Hadith, um das deutlich zu machen: La'an Allahu s-sariq yasriqu al-bayda fatuqta'u yaduh. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, Allah ist Fluch auf einem Dieb. Möge Allah einen Dieb verfluchen. Der ein Ei klaut und dem nachher seine Hand abgeschnitten wird wegen diesem Ei. Also er klaut ein Ei und nachher wird seine Hand abgeschnitten deswegen. Ihr wisst im Islam prinzipiell, jemand der stiehlt, das ist seine Belohnung. Belohnung, Bestrafung ist das, weil Allah das im Koran gesagt hat. Und das ist die beste Methode, den Diebstahl einzustellen. Und das ist die einzige Methode, die sich auch bewährt hat im Laufe der Geschichte der Menschheit. Nur die Menschen heutzutage machen das nicht, weil sie sagen, das ist grausam. Und sie vergessen, sie vergessen abzuwiegen. Und sie vergessen, dass das gut ist für den Menschen selbst, sogar für den Dieb selbst. Aber wisst ihr, das Problem ist, solche Gesetze kann man nur verstehen. Und müssen den Leuten nicht Recht geben, sondern wir müssen die Leute verstehen, die solche Sachen nicht verstehen können. Warum? Weil wenn jemand glaubt, dass er nur in diesem Leben lebt und dann stirbt er und dann ist er gestorben und dann gibt es keine Auferstehung mehr, dieser Mensch wird niemals alles verstehen können, was Allah sagt. Niemand. Geht nicht. Aber wenn du an das Jenseits glaubst und du glaubst daran, dass es Gerechtigkeit geben wird, du glaubst daran, dass wenn dieser Dieb nicht in diesem Leben zur Rechenschaft gezogen wird, sondern im nächsten Leben, und dieses nächste Leben, die Strafe sieht nochmal ganz anders aus als in diesem Leben, und dass auf ihn die Hölle vielleicht wartet, dann wird der Dieb der Erste sein, der sagt, nein, bitte, bitte bestraft mich in diesem Leben, bitte. Weil in diesem Leben, wenn du bestraft wirst, im Jenseits gibt es keine Strafe mehr. Fertig. Das heißt, du wirst für diese Sünde nicht mehr bestraft. Aber der Dieb, wie ich gesagt habe, wenn er die Hölle mit eigenen Augen sieht, er wird der Erste sein, der sagt, nein, bitte, ich hätte lieber im Diesseits die Strafe gehabt. Ist aber dann zu spät. Deswegen versteht das nur derjenige, der Iman hat. Nur derjenige, der Glauben hat. Jetzt fragt sich jemand, ein Ei, da wird man schon dafür die Hand? Nein, das ist nicht damit gemeint. Entweder ist damit gemeint, dass er nicht ein Ei wie ein vom Huhn oder so oder vom Storch oder was nicht was steht, sondern manche Gärtner haben gesagt, gemeint ist ein Ei aus Gold, wie aus Dekoration verwendet wird bei manchen Leuten. Das ist natürlich was Wertvolles. Oder gemeint ist, er klaut das Ei, das das Fass zum Überlaufen bringt. Versteht ihr? Weil du klaust ein Ei, okay, da passiert nichts. Ja? 2, 3, 4, 5, 6, aber irgendwann mal ist eine Menge, hat sich angehäuft, die den Nisab überschreitet. Der Nisab ist die Grenze. Wenn die Grenze überschritten wird, dann wirst du dafür zur Rechenschaft gezogen. Vorher vielleicht Gefängnis, du weißt nicht was. Ja? Aber irgendwann mal ist das Maß sozusagen überfüllt. Deswegen habe ich gesagt, liebe Geschwister, ich möchte, auch wenn ich heute länger gemacht habe mit dem Hadith als mit der Sira oder fast gar nicht Sira, möchte es jetzt ein bisschen noch verbinden, möge Allah euch belohnen dafür, weil es sehr wichtig ist. Die Sache mit dem Herzen ist eine unglaublich wichtige Angelegenheit. Und da kann man sich gegenseitig nicht mehr, da kann man sich gegenseitig nicht zu viel daran erinnern. Wenn dein Herz gut ist, lieber Bruder, dann wird das, was du sagst, gut sein. Wird das, was du tust, gut sein. Wird dein Gebet gut sein. Wird alles gut sein, was du machst. Wenn dein Herz schwarz ist und schwarze Punkte bekommen hat aufgrund von Sünden, dann musst du anfangen, dieses Herz zu reinigen und zu säubern. Und weil es bringt ja nicht, dass wir anfangen, manche Geschwister, sie fangen an, zum Beispiel, die waren nicht sehr religiös. Die waren Muslime, aber die waren nicht sehr religiös. Mal beten, mal nicht beten, und ihr wisst, wie das ist. Und danach fangen sie an, religiös zu werden. Und dann kümmern sie sich peinlich genau um, sagen wir mal, das Gebet. Weil das ist eine Angelegenheit, die täglich 5-mal mindestens stattfindet. Sie kümmern sich sehr um das Gebet. Wie man steht, wo man sogar guckt, wie man die Hände hebt, was man genau sagen darf zusätzlich, weiß nicht was, auf jeden Fall, die kümmern sich um sehr detaillierte Angelegenheiten des Gebetes, um die sich vielleicht viele Freunde des Propheten sallallahu alaihi wa sallam nicht gekümmert haben. Aber sie achten nicht auf das Wichtigste. Das Wichtigste am Gebet ist dein Herz. Weil der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat doch gesagt, es passiert, dass man, wenn man gebetet hat, einem nur die Hälfte der Belohnung gut geschrieben wird. Oder ein Drittel, oder ein Viertel, oder ein Fünftel, oder ein Sechstel, oder ein Siebtel, oder ein Achtel, oder ein Neuntel, oder ein Zehntel. Und dann hat er aufgehört, Gott sei Dank. Das heißt, es passiert, dass manche Menschen, wenn sie 10 Gebete verrichten, Es ist so, als hätten sie nur ein einziges Gebet verrichtet. Ich meine, was ist das für eine Zeitverschwendung? Mal ganz ehrlich. Das ist eine richtige Zeitverschwendung. Also, natürlich darf man das nicht machen, aber hättest du eigentlich nur eins gebetet, hättest du mehr Zeit für andere Sachen gehabt. Ja? Weil du hast eh nichts mit dem Gebet. Du hast eh nur Bewegungen gemacht. Deswegen die Anwesenheit des Herzens ist ganz entscheidend. Und ein wesentlicher Aspekt, das sage ich, weil die meisten unter uns hier kein Arabisch sprechen, deswegen möchte ich darauf besonders pochen. Einer der wesentlichen Ursachen, die dazu führen, dass man im Gebet mit dem Herzen anwesend ist, ist was? Dass man versteht, was man sagt. Und dieses Problem haben aber nicht nur die Leute, die kein Arabisch verstehen, sage ich euch gleich, sondern auch die Leute, die Arabisch verstehen, haben dieses Problem. Warum? Weil ihr wisst ja, wenn es zur Gewohnheit wird, dann ist es wie wenn man ein Gebet runterbetet, man sagt es auf, so wie man manche Leute nach dem Gebet planen. Hauptsache, sie haben 33 voll. Okay? Und warum? Weil es zu einer Gewohnheit geworden ist. Du preist Allah gar nicht. In dem Sinne, wie es eigentlich gemeint ist. Subhanallah ist ein Lob. Du würdest doch nicht deine Frau loben und sagen, ja, du bist die Schönste, du bist die Schönste, du bist die Schönste, du bist die Schönste. Du bist die Schönste. Also wenn du, deine Frau merkt das. Deine Frau merkt, ob du das Lob ernst meinst oder nicht. Meint ihr, Allah subhanahu wa ta'ala merkt das nicht? Ja? Allah subhanahu wa ta'ala weiß alles. Subhanahu wa ta'ala. Und er ist der Schönste, zweifellos. Zu seinem Namen gehört es, dass er weiß, das Schöne ist, der Schöne und der Gute. Ja? Deswegen, liebe Geschwister, also Al-Jamil und Al-Tayyib. Ja? Deswegen, liebe Geschwister, ist es da besonders wichtig, dass man achtet auf das, was man sagt. Und der eine, warum wollte ich das mit der Sira verbinden? Ihr könnt euch noch erinnern an Ja'far ibn Abi Talib. Ja'far ibn Abi Talib, radiyallahu ta'ala anhu, der hat doch eine ganz berühmte Rede gehalten. Vor wem war diese Rede? Negus, An-Najashi. Genau. Dieser Najashi war der Herrscher von? Abessin. Was ist Abessin heute? Äthiopien. Ne? Dieses Gebiet, da war dieser Herrscher, An-Najashi, rahimahullah, weil er ist als Muslim gestorben. Der Prophet hat uns das mitgeteilt, sallallahu alaihi wasallam. Als Ja'far ibn Abi Talib mit den Sahaba dort war, die waren ja unterdrückt in Mekka, wir haben die Geschichte gehört, und dann waren sie nach Abessinien ausgewandert, und die waren auch nur ein paar Leute, die waren nicht so viele Leute. Da mussten sie vorsprechen vor dem Najashi. Der Najashi der war ja Christ zu Beginn. Und da hat die Leute haben ihm gesagt, pass auf, die Leute, die da gekommen sind, diese Muslime, die beleidigen Jesus und die beleidigen deinen Gott und deine Religion, weiß nicht was. Dann hat er gesagt, okay, die sollen mal kommen und bitte vorsprechen. Und ich möchte natürlich keine Unheilstifter in meinem Land haben. Ja, der ist gerade in Frieden, da möchten nicht die Leute da kommen und Unruhe stiften. Dann, was hat Ja'far ibn Abi Talib bei seiner Rede, auf was hat er geachtet? Ich lese euch noch mal kurz auf Deutsch die Rede vor, grob. Und dann sagt ihr mir, die grobe Einteilung, die ganz grobe Einteilung dieses Abschnittes. Er sagte, nachdem er gefragt worden ist, warum der Herrscher hat sie gefragt, warum seid ihr nicht Christen geworden? Warum bleibt ihr in eurer Religion? Er sagte, radiallahu ta'ala anhu, O König, in der vorislamischen Zeit, Jahiliyyah, haben wir Götzen angebetet, Verendetes gegessen, Abscheuliches begangen, Sinna und anderes, den Kontakt zu unseren Verwandten gebrochen. Wir sind schlecht mit unseren Nachbarn umgegangen. Der Starke hat den Kleinen aufgefressen. So waren wir, diesen Zustand waren wir, bis Allah unter uns einen Gesandten erweckt hat. Der von uns ist. Wir kennen ihn, wir kennen seine Herkunft. Und wir wissen, dass er wahrhaftig ist. Wir wissen, dass er ehrlich ist. Und wir wissen, dass er enthaltsam ist. Er hat uns aufgerufen, zu Allah eingeladen. Dass wir ihn als den Einzigen allein anbeten. Und dass wir alles unterlassen, was wir und unsere Vorväter an Steinen und an Götzen anzubeten pflegten. Und er hat uns angeordnet, die Wahrheit zu sprechen, ehrlich zu sein, den Kontakt zu unseren Verwandten zu wahren, mit unseren Nachbarn gut umzugehen, Verbotenes zu unterlassen, nicht zu töten. Er hat uns verboten, Abscheuliches zu begehen. Er hat uns verboten, falsche Aussagen vor Gericht zu machen. Er hat uns verboten, das Vermögen von weisen Kindern zu verschlingen. Er hat uns verboten, ehrbaren, gläubigen Frauen Unzucht vorzuwerfen. Er hat uns angeordnet, Allah als den einen anzubeten, ihm nichts beizugesellen und das Gebet zu verrichten, die Zakat zu entrichten und zu fasten und so weiter und so fort. Das ist die grobe Einteilung des Hadiths. Oder diese Khutba, diese Rede. Womit hat er angefangen? Ganz am Anfang. Wie die schlechte waren. Wie die schlechte Situation war vor dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Danach hat er was erzählt? Wie sie sich geändert haben. Wie sie sich geändert haben, barakallahu fiik. Wie ist alles, was schlecht war, ist plötzlich gut geworden durch diesen Menschen. Jetzt, als er von dem Guten gesprochen hat, das ist in zwei Teile zu teilen. Weiß jemand, was hat er zuerst erwähnt, prinzipiell, und was hat er als zweites erwähnt? Okay, richtig. Aber von den guten Dingen, die man tun soll, von den guten Dingen, die man tun soll, was davon hat er zuerst angeordnet und was hat er danach angeordnet? Einziges, nur einziges zu Allah zu beten, nichts. Okay, fangen wir damit an. Das ist das Wichtigste. Erst hat er mit Tawhid angefangen. Mit La ilaha illallah. Ganz klar. Und danach, liebe Geschwister, hat er angefangen, mit, wie der Bruder darauf hingewiesen hat, Dinge zu erwähnen, die zwischenmenschlich sind. Die Wahrheit sprechen. Ehrlich sein. Mit Nachbarn gut umgehen. Nicht betrügen. All diese Sachen sind Sachen, liebe Geschwister, die nicht Gottesdienste an sich sind. Das heißt, er hat angefangen mit Elementen, die keine Ibadah sind. So, Ibadah kam erst danach. Erst danach hat er gesagt, Salah, Zakah, Siyam und im Hadith heißt es so wörtlich und hat er noch andere Dinge erwähnt. Das heißt, es war gar nicht das Wichtigste in erster Linie. Das hätte den Negus nicht so beeindruckt, den Najashi. Der betet selbst. Der ist Christ. Der fastet selbst. Die Christen normalerweise, wenn sie richtig fasten, fasten wie die Muslimen. Zakat, die Christen spenden auch. Das heißt, da hätte er gesagt, das sind Sachen, die machen wir doch auch. Werd doch Christ. Aber er hat gesehen, wie der Islam sie verändert hat. Das ist der entscheidende Punkt. Weil auch natürlich diese Sachen, das Christentum, ordnet dir auch an, diese ganzen guten Dinge zu machen. Zweifellos. Nur, welche Religion schafft es, aus solchen Menschen plötzlich solche Menschen zu machen? Das heißt, die Veränderung, das ist das sozusagen, was, wenn man sagen, das ist, wie die Menschen verändert worden sind, liebe Geschwister. Das ist das Entscheidende. Aber was wichtig ist, das Herz ist das Erste, was hier eine Rolle spielt. Das Erste, wozu der Prophet sallallahu alaihi wasallam aufgerufen hat, waren diese guten Dinge und das Salat kam erst viel später. Das Salah kam erst in der Laylat al-Isra wal-Mi'raj. Erst in der Nacht- und Himmelfahrtreise. Erst dann kam es. Jahre später, erst nachdem der Prophet sallallahu alaihi wasallam schon jahrelang Da'wah gemacht hat. Das heißt also, die Herzen müssen erst einmal so darauf gestimmt sein, dass sie überhaupt diese Gebete, dass sie überhaupt diese, wie sagt man, diese Anordnung von Allah aufnehmen können und umsetzen können, richtig. Ja. Das heißt nicht, liebe Geschwister, dass wenn einer Muslim wird heutzutage, dass er erstmal einen guten Charakter lernen soll und dann beten soll. Nein, sondern dass wir sollen darunter lernen, wie wichtig es ist, dass die Basis stimmt und dass man erst darauf aufbaut. Und dass man nicht sagt, okay, der kann beten, Alhamdulillah, das ist jetzt alles in Ordnung, geh in die Welt. Das ist ziellos. Nein, sondern das Wichtigste ist, eben und diese Sachen, beten kannst du zu Hause lernen. Du kannst zu Hause lernen, indem du eine CD aufmachst, also DVD oder was nicht was, oder Internet, da gibt es viele Programme und da kannst du dein Gebet lernen. Du kannst dein Gebet lernen, vielleicht besser als bei einem Imam. Kannst du lernen. ein Buch sogar. Mit Bildern gibt es heutzutage Bücher. Dieses Jahr kannst du das wunderbar lernen. Aber was du nicht lernen kannst, ist der Charakter. Du kannst den Charakter nicht lernen. Den Anstand, den Benehmen, den guten Umgang, Freundlichkeit. Das kannst du nicht lernen. Geduld. Wie willst du dich in Geduld üben, wenn dich keiner provoziert? Jemand muss dich provozieren, damit du einmal, sozusagen keine Geduld hast, dann fängst du dich wieder und so weiter und so fort. Und Menschenkenntnis kannst du nur kriegen, wenn du mit anderen Leuten zusammen bist. Deswegen ist es so wichtig, dass man in der Gemeinschaft der Muslime ist. Man kann nicht sagen, Alhamdulillah, ich bete 5-mal pro Tag, mir reicht, wenn ich nur meine Pflichten erfülle und nur in die Moschee komme ich, wenn es wirklich sein muss. Das Problem ist, du verlässt eine Gemeinschaft. Du denk doch nicht, der Islam besteht nur aus ein paar Gottesdiensten. Die Heuchler machen das doch auch. Ja? Sondern der Islam besteht auch aus der Gemeinschaft der Muslime. Und Allah sagt im Koran ganz klar, innamal mu'minuna ikhwa. Sinngemäß, die Gläubigen sind Geschwister. Geschwister. Aber Geschwister, die sich nie sehen und nie begrüßen und nie einladen, nie besuchen, die nicht über sich selbst Bescheid wissen, das kann man die als Geschwister bezeichnen. Weißt du nicht, wie deiner Schwester geht, wie es deinem Bruder geht? Ich meine den Blutsbrüder, Blutschwestern. Weißt du nicht, was sie machen, wie sie arbeiten, wie es ihnen geht finanziell, ob sie über die Runden kommen? Und hilfst du ihnen nicht? Das Gleiche, deine Brüder. Das ist die wahre Geschwisterlichkeit unter den muslimischen Geschwistern. Weil ihre Basis ist La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. An dieser Stelle, liebe Geschwister, machen wir Stopp. Verzeiht mir, dass wir heute keinen Sira gemacht haben. Aber dieser Abschnitt aus der Sira ist auch, denke ich, sehr wichtig gewesen. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا